Aus den Vorrundenspielen der Gruppe 2 der AFC Frauenfußballmeisterschaft um den Asienpokal 2018, die am 7. April im Kim-Il-sung-Stadion in Pyongyang stattfanden, ergaben sich folgende Resultate. TVJK gegen Südkorea 1:1, Usbekistan gegen Indien 7:1.